Henkers roter Bart. Voll der Rum und Gift geblieben, nichts neuer dieser. Kenne dies aus 100 Gängen, schreit euch lange ins Gesicht. Es ist unnütz, mich zu hängen, denn sterben kann ich nicht. Sie hassen uns, weil wir sind, wie wir sind. Weil wir so bleiben, immer gegen den Wind. Sie haben nichts begriffen, dass wir uns nicht fügen. Dass wir uns einfach nicht selbst belügen. Sie können Rebellen töten, nicht die Rebellion. Können Revolution töten, nicht die Revolution. Sie können Musiker töten, aber nicht die Musik. Sie können die Krieger töten, aber nicht den Krieg, den Krieg. Keine Kompromisse, das schlägt kräftig auf den Magen. Wir sprechen aus, was andere nicht einmal zu denken wagen. Messer hier denn euch zum Meile, machen wir, was ihr nie mehr wärt. Zwei Leide, aber ihr sterbt. Auch nach 100 Todesgängen bin ich atemlos und blitz. Es ist unnütz, mich zu hängen, denn sterben kann ich nicht. Sie hassen uns, weil wir sind, wie wir sind. Weil wir so bleiben, immer gegen den Wind. Sie haben nichts begriffen, dass wir uns nicht fügen. Dass wir uns einfach nicht selbst belügen. Sie können Rebellen töten, nicht die Rebellion. Können Revolution töten, nicht die Revolution. Sie können Kämpfer töten, aber nicht den Kampf. Und keine Macht der Welt könnte den Freiheitsdrang. Lass es dir eine Ehre sein, wenn sie dich plagen. Die schlechten Früchte sind es nämlich nicht, an denen alle Wespen nagen. Sie können Rebellen töten, nicht die Rebellion. Können Revolution töten, nicht die Revolution. Sie können Musiker töten, aber nicht die Musik. Sie können die Krieger töten, aber nicht den Krieg. Sie können Rebellen töten, nicht die Rebellion. Können Revolution töten, nicht die Revolution. Sie können Kämpfer töten, aber nicht den Kampf. Und keine Macht der Welt könnte den Freiheitsdrang. Keine Macht der Welt könnte den Freiheitsdrang. Und keine Macht der Welt könnte den Freiheitsdrang.